sicher Herbst. Sie wollen hören, wie es ausgefallen ist. Ich trage schon fast den Geschäftsabschluss in der Tasche. Ein reizender Mensch, Ihr Direktor, Stellvertreter. Aber durchaus nicht ungefährlich. Herr Prokurist, Sie leiden wohl unter dem Wetter. Sie sehen heute so bedrückt aus. Ja, Kopfschmerzen, Familiensorgen. Sehr richtig. Jeder hat sein Kreuz zu tragen. Ich hätte, Herr Prokurist, noch eine kleine Mitteilung für Sie. Ich fürchte sehr, dass ich Sie gerade heute damit belästige. Aber im Grunde ist meine Mitteilung vielleicht auch nicht wertlos. Sie haben einen Prozess, nicht wahr? Was hat Ihnen der Direktor Stellvertreter gesagt? Oh nein! Woher sollte denn der Direktor Stellvertreter es wissen? Und Sie? Ich erfahre hier und da etwas von dem Gericht. So viele Leute sind mit dem Gericht in Verbindung. Ich werde hingehen. Ich wusste. wusste ja, dass sie den besten Ausweg finden würden.